Elektroschocker, direkt in einen Kaffer. Haft zum Befehl ist der Ghetto-Baba. Was ist los, Mann? Das ist los, Mann. Hast du ein Problem, Bro? Ja, dann komm ran. Auf Befehl-Style, 1000 Gramm Strecken. Aslak marschiert ein, Klick-Klack, Pump-Action. Fick die Kripo und jeden Officer. Du Sohn einer Hure, sag ich zum Kommissar. Komm mal klar. Sonst wirst du zerrobbt, Papa Haft ist zurück und er fickt deine Stadt. Fick das Kristall bei Nacht. Ich mach Business, streck das Schnupf mit H und mach dich süchtig. Fick dich, du Hurensohn, jetzt steigt der Kurs hoch. Du ziehst High H und denkst, das ist pur Chrom. Frankfurt, OF, Haft Platz in die Charts. Aslak Syndikat, ich nimm dir alles weg. Die Schlüssel zu deinem Haus, die Bitch, die du liebst, die mit Zähne ist, die du fährst. Ich nimm dir alles weg und töte deinen Bruder. Ja, du hast recht, das Leben ist nicht fair. Ich nimm dir alles weg, die Schlüssel zu deinem Haus. Die Bitch, die du liebst, die mit Zähne ist, die du fährst. Ich nimm dir alles weg und töte deinen Bruder. Ja, du hast recht, das Leben ist nicht fair. Price is rising with the sun, we just stay the same. Every time I think I'm up, I'm down, but who's to blame? Coming out the grocery store, I feel like I've been deep. Cost of groceries, don't make sense, check out the price of meat.